mich versehen. Schmerz allein, der Gedanke in der Seele tut es weh. Das alles anzusehen, wie es durch euch untergeht, die Tierwelt und dieser Planet. Ein Geschenk, das ihr nicht ehrt, alles verliert für mich an Wert. Und bevor ich auch so wär, feg ich diese Erde leer und hinterlasse dann ein Meer aus Leichen und Blut. In Trümmern und Schutt liegt das Babylon eurer Unvernunft. Die Engel weinen Tränen, als ich diese Welt zerstör, weil ich nicht darauf hör, was die Vernunft mir sagt. Das Blut an meinen Händen und ich laufe durch die Nacht. Eure Zukunft, sie ist schwarz und meine Rache fast vollbracht. Die Engel weinen Tränen, als ich diese Welt zerstör, weil ich nicht darauf hör, was die Vernunft mir sagt. Das Blut an meinen Händen und ich laufe durch die Nacht. Eure Zukunft, sie ist schwarz und meine Rache fast vollbracht. Zum Teufel mit euch allen, denn nur er findet Gefallen an eurem Handeln, das die Welt aus ihren Bahnen wirft. Zum Teufel mit euch allen, denn nur er findet Gefallen an eurem Handeln, das die Welt aus ihren Bahnen wirft. Vulkane, die ausbrechen, graue Wolken und mein Lächeln. Während Tsunamis eure Häuser wegfetzen, alle Menschen, die mich stressen und mein Kopf, er explodiert. Zufrieden bin ich erst, wenn die gesamte Menschheit stirbt. Das Wort einer Person, das alleine nichts bewirkt. Doch Milliarden stummer Schreie, die nur Gott im Himmel hört. Ich bin erzürnt und will die Hand zur Strafe leiten. Die Menschen bleiben nur ein Füllprodukt. Sie verbreiten ihren Schmutz überall zum Eigennutz. Doch die Welt, sie geht kaputt. Übrig bleibt dann nur der Schutt und Ruinen ihrer Städte. Vernichtet bis aufs Letzte, sodass ihre Spuren verschwinden im Vergessen. Die Engel weinen Tränen, als ich diese Welt zerstör, weil ich nicht darauf hör, was die Vernunft mir sagt. Das Blut an meinen Händen und ich laufe durch die Nacht. Eure Zukunft, sie ist schwarz und meine Rache fast vollbracht. Die Engel weinen Tränen, als ich diese Welt zerstör, weil ich nicht darauf hör, was die Vernunft mir sagt. Das Blut an meinen Händen und ich laufe durch die Nacht. Eure Zukunft, sie ist schwarz und meine Rache fast vollbracht. Zum Teufel mit euch allen, denn nur er findet Gefallen an eurem Handeln, das die Welt aus ihren Bahnen wirft. Zum Teufel mit euch allen, denn nur er findet Gefallen an eurem Handeln, das die Welt aus ihren Bahnen wirft.